Hadith Nummer 15. Anas berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Keiner von euch darf sich als gläubig ansehen, bis seine Liebe zu mir stärker ist als seine Liebe zu seinem Vater, zu seinem Sohn und zu den Menschen allesamt.